Hilflos, allein und leidesvoll bleibe ich durch euch unentschädigt. Wie steht es damit, Herr Tod, aller Menschen, Ehebrecher? Für Böses wollt ihr niemanden entschädigen. Ich merke, Barmherzigkeit wohnt nicht in euch. Gnade kennt ihr an keinem Orte. Solche Guttat, wie ihr sie den Menschen erweist, solchen Lohn, wie ihr den Menschen gebet, solches Ende, wie ihr den Menschen bereitet, das schicke euch der, der Tod und Leben in seiner Hand hat. Herr himmlischer Heerscharen, entschädige mich für den ungeheuren Verlust, die bittere Trübsal und das jammervolle Verbrechen. Räche mich an dem Erzschalk, dem Tode, Gott, aller Missetat Rächer. Nutzlose Worte sind nicht mehr wert als Schweigen. Du führst Klage, dass wir dir an deinem Weibe Leid angetan haben. An ihr ward gütig und gnädig gehandelt. In froher Jugend, bei stolzem Leibe, in ihrem besten Leben, in bester Zeit, in ungekränktem Ansehen haben wir sie in unsere Huld aufgenommen. Das haben begehrt alle weisen Männer, wenn sie sprachen, am besten zu sterben, wann am besten zu leben. Im Kindbett haben wir die selige Märtyrin dieses kurze, glänzende Elend des Lebens verlassen heißen, dass sie sollte zu Gottes Erbe in ewige Freude, in immerwährendes Leben und zu unendlicher Ruhe kommen. Wir wollen dir wünschen, dass deine Seele mit der ihren dort in himmlischer Wohnung, dein Leib aber mit dem ihren vereint, hier in der Erdengruft beisammen wäre. Schweig und halt an dich! Wie wenig du der Sonne ihr Licht, dem Mond seinen kalten Schein, dem Feuer seine Hitze oder dem Wasser seine Nässe nehmen kannst, so wenig vermagst du uns unserer Macht zu berauben. Beschönigender Rede bedarf der schuldige Mann. Auch weiß ich wohl, dass solcher Macht außer Gott und euch niemand mächtig ist. Aber von Gott bin ich nicht so heimgesucht. Denn hätte ich gegen Gott mich versündigt, wie leider oft genug geschehen, so hätte er es an mir gerochen. Ihr seid der Missetäter. Darum wüsste ich gern, wer ihr seid, was ihr seid, wo ihr hauset und woher ihr stammt, dass ihr so viel Gewalt besitzet. Du fragst, wer wir sind. Wir sind Gottes Hand, der Herr Tod, ein gerechtschaffender Mäher. Unsere Sense geht ihren Weg. Braune, rote, grüne, blaue, graue, gelbe und allerlei glänzende Blumen und Gras haut sie nieder, ihres Glanzes ungeachtet. Da hilft dem Veilchen nicht die schöne Farbe, der reiche Duft, der wohlschmeckende Saft. Sieh, das ist Gerechtigkeit. Du fragst, was wir seien. Wir sind nichts und sind doch etwas. Darum nichts, weil wir weder Leben noch Gestalt besitzen, kein Geist sind, nicht sichtbar noch greifbar. Deshalb etwas, weil wir des Lebens Ende sind, des Daseins Ende, des Nichtseins Anfang, eine Grenze zwischen den beiden. Wir sind ein Ding, das alle Menschen fället. Alle Wesen, die Leben haben, müssen durch uns verwandelt werden. Du fragst, wo wir seien. Wir sind unbestimmbar. Pythagoras vergleicht uns mit eines Mannes Bild, der Basiliskenaugen hat, die in allen Enden der Welt umherwandern, vor dessen Anblick sterben muss jede Kreatur. Du fragst, woher wir seien? Wir stammen aus dem irdischen Paradies. Dort schuf uns Gott und nannte uns mit unserem rechten Namen, als er sprach, an welchem Tage ihr von der Frucht esset, werdet ihr des Todes sterben. Darum schreiben wir uns also, wir tot, Herr und Gewaltiger auf Erden, in der Luft und Meeresflut. Alter Mann, seltsame Geschichten, gelehrter Mann, unbekannte Geschichten, weitgewanderter Mann und einer, gegen den niemand reden darf, erlogene Geschichten. Obzwar ihr im Paradiese entstanden seid als ein Meer, so haut eure Sense doch ungleich. Kräftige Blumen rodet sie aus, die Distel lässt sie stehen. Unkraut bleibt, die guten Kräuter müssen verderben. Ihr behauptet, eure Sense haue geradezu. Wie kommt es dann, dass sie mehr Disteln als Blumen, mehr böse Menschen als gute unversehrt stehen lässt? Zählt mir auf, mit den Fingern weiset mir. Wo sind die tüchtigen Menschen, wie sie vormals waren? Ich meine, ihr habet sie alle. Wo sind sie hin, die auf Erden wohnten und mit Gott Gespräche führten, an ihm Gnade und Erbarmung erwarben? Wo sind sie hin, die auf der Erden wohnten, mit den Gestirnen umgingen und die Planeten berechneten? Wo sind sie hin, die Gedankenreichen, die Gerechten, die rüstigen Männer, von denen die Chroniken so viel erzählen? Ihr habet sie alle und meinen Liebling ermordet. Aschenstäubchen nur sind übrig geblieben. Die Schlechten sind noch am Leben. Wer ist daran schuld? Ich sah mit meinen Augen zwei gewaltige Kriegsscharen miteinander streiten auf grüner Heide. Die warteten im Blute bis an die Waden. Darunter schwirrtet und wirrtet ihr, gar geschäftig, an allen Enden. In dem Heer tötetet ihr manche, manche ließet ihr stehen. Da glaubtet ihr einen aus dem anderen wie die Teigen Birnen. Ist das recht gemäht? Ist das recht gerichtet? Geht also eure Sense geradeaus? Nur herbei, ihr lieben Kinder, herbei! Entbieten wir Lob und Ehre dem Tod, der so gerechtes Gericht hält. Gottes Gericht ist kaum so gerecht. Wer von den Dingen nichts versteht, der kann von den Dingen nicht reden. So ist auch uns geschehen. Wir wussten nicht, dass du so ein trefflicher Mann wärest. Wir haben dich lange gekannt, hatten aber deiner vergessen. Wir waren ja dabei, als Frau Sibylla dir ihre Weisheit überließ, da Herr Salomon auf dem Todbette dir seine Weisheit vererbte, da Gott alle Macht, die er Herrn Moses in Ägypten verliehen hatte, dir zuteilte. Wir sahen dich ja die Sterne zählen, des Meeres Sand und seine Fische berechnen und die Zahl der Regentropfen bestimmen. Und als Gott dich in seinen Rat berief, zu sprechen über den Sündenfall Evas, da wurden wir zu allermeist deiner großen Weisheit inne. Hätten wir dich vorher so gut erkannt, wir wären dir gefolgt. Wir hätten dein Weib und alle Menschen in Ewigkeit am Leben gelassen. Das hätten wir dir allein zu Ehren getan. Denn du bist wahrhaftig ein kluger Esel. Verspottung und üble Behandlung müssen die Menschen aushalten um der Wahrheit willen. Eure Gewalt lasset ihr an mir aus. Nehmet an mir ein Beispiel. Noch jetzt will ich der Bessere von uns sein. Habe ich etwas Unbilliges gegen euch begangen, so unterweist mich dessen. Ich will es gern und willig entgelten. Ist das aber nicht der Fall, so belehrt mich, wie ich mich von meinem Herzeleid erhole. Entweder ihr macht gut, was ihr an meiner Trauerwenderin, an mir und meinen Kindern Übles begangen habt, oder kommt in dieser Sache mit mir vor Gott, der mein, euer und aller Welt rechter Richter ist. Härte wieder Härte. Es komme nun, wie es komme. Geduld bringt die Leute zu Ehren. Ein zorniger Mann kann die Wahrheit nicht entscheiden. Hättest du uns früher gütlich angesprochen, wir hätten dich in Güte unterwiesen, dass du Unrecht hast, den Tod deines Weibes zu beklagen und zu beweinen. Weißt du es nicht, so wisse es nun. Sobald ein Mensch geboren wird, so hat er schon das Angeld erhalten, dass er sterben muss. Des Anfangs Geschwister ist das Ende.